Ich nehme nie mehr Space. Ich nehme nie mehr Space. Ich nehme meistens das Druck, aber die Farbe mich heit. Es hat mir so mich war nicht Chirurgie, aber ich da kann es sich gerade nicht. Ich wäre heute, was du dich gerade nur Mann. Nur Mann. Ich nehme bis die Messe noch kam, ich sag mal, mach doch. Und nicht so, ich sehe mich, sag die Wäsche nach Loch. Ich bin doch nicht so, ich bin jetzt am See. Da dachte ich, ich bin nicht da, ich bin einfach voll. Todo lo que tocas, lo que escuchas y miras.